Die Inquisition hat sich aber doch zur Feststellung der Reinheit des Blutes der Methoden bedient, ähnlich derjenigen, die Jahrhunderte später von Hitlers SS angewandt wurden. Man forschte bis über 6 Generationen zurück, um zu wissen, ob ein Christ in seinem Blut frei von jüdischer Unreinheit war. Die Ritterorden gingen sogar noch weiter. Im Orden von Santiago setzte man 1573 fest, dass niemand das Ordenskleid tragen dürfe, der jüdischer oder maurischer Rasse sei, der seitens Vater oder Mutter von bekehrten Personen abstamme, wie weit entfernt dies auch zurückliegen möge. Don Alonso de Ercilla y Zuniga, der edle Verfasser von La Araucana, hätte beinahe die Erlaubnis zum Eintritt nicht erhalten, weil man an der Reinheit seiner Herkunft mütterlicherseits zweifelte und an das Vorhandensein eines maranischen Großvaters glaubte. Erinnern wir uns, dass Don Alonso in seinem unsterblichen Werk schrieb: »Schau nach Bermeo, von Unkraut umgeben, der Kopf der Biskaya und über dem Hafen die breiten Mauern des Ercilia-Hofes, der noch vor dem Dorf erbaut worden ist.« Sich damit brüstend, dass das Geschlecht seiner Väter in Biskaya älter als das Dorf sei, wo es sich niedergelassen hatte. Seine Mutter, eine Zuniga, stammte von einem König von Navarra ab, aber die Mutter seiner Mutter, Donna Catalina de Zamudio, gab Anlass zu zweifeln wegen ihres Großvaters mütterlicherseits, ein gewisser Alonso Martinez de Nayera oder Nayara, ein berühmter Arzt seiner Zeit, ein Sohn von Fernando Martinez Calabasa, ein Kaufmann, Bürger von Ruano, den sie den Bekehrten nannten. Obschon dies auch nicht sicher ist, denn die Einwohner der Stadt Nayera versicherten, dass Dr. Alonso rein und alter Christ gewesen sei, mit der Verstrickungsgewalt eines Edelmannes. Somit war es sehr schwierig, genau festzustellen, wer im 16. Jahrhundert in Spanien ein Marane war, als Ercilia im Jahre 1571 das Ordenskleid des Ordens von Santiago nehmen wollte und beinahe auf Schwierigkeiten gestoßen ist, eines weit zurückliegenden Falles in seiner Sippe wegen. Die Anzeigen waren oft böswillig. Don Alonso ist im Orden aufgenommen worden. Auf jeden Fall wollten wir mit diesem Beispiel, das uns Chilenen nahe geht, beweisen, wie peinlich genau die Verfahren und Nachforschungen der spanischen Ritterorden waren, wenn nicht noch genauer als die der schwarzen SS-Orden. Man weiß, dass Himmler sich daran begeistert hatte. Jedoch, in Spanien ist es sehr schwer, noch reine Geschlechter zu finden. Die Juden erkauften sich den Eintritt zum reinen arischen westgotischen Blut, wie sie es auch mit den Mauren getan hatten. Aufgrund ihres Geldes und dem Wucher beschafften sie sich Zugang zu den höchsten Adelsrängen. Es gibt das Libro Verde de Aragon, das grüne Buch von Aragon, das dies beweist. Selbst der katholische König Don Fernando hatte seitens seiner Mutter jüdisches Maranenblut. Wir sprachen von Torquemada. Wir können auch von der heiligen Teresa von Jesus und von Fray Luis de León und anderen sprechen, eben weil die sephardischen spanischen Juden aus Spanien verbannt wurden und nach Portugal, Antwerpen, Belgien, Holland, England, Venedig, Neapel, Türkei, Dalmatien und vielen anderen Orten der Welt jener Zeit gelangten, fühlten sie sich als Edelleute. Sie waren stolz, sie hielten an der Sprache von Alphonse dem Weisen fest und verachteten ihre eigenen Artgenossen. Es floss ja auch westgotisches Blut in ihren Adern und sie fühlten sich als Inhaber eines hochmütigen, aristokratischen Stils. Sie waren verschwenderisch und ihre Seelen waren noch gespaltener. Aber Spanien hatte einen ethnischen Kampf bis auf den Tod geführt, besser gesagt, der spanische Gote hatte ihn geführt. Er hat niemals aufgegeben, sich nie als Besiegter gesehen, sei es sich der Inquisition und der Ritterorden bedienend, je nachdem, auf der Halbinsel und in der neuen Welt. Und es gibt gewisse Gebiete, in die der Jude nicht eingedrungen ist, wegen der Natur, der Umstände, des Stils und der Neigung. Das Land, die Landwirtschaft. Er hasst die Natur und das Heer. Einige hatte es bei den Waffen gegeben, aber es waren nur wenige. Der Admiral Alonso Enriquez stammt einerseits von Königen und andererseits von Juden ab. Das gotische Blut fühlt sich im Allgemeinen zu den Waffen berufen und der wahre Adel. Aber dieser ist nicht vorhanden, wenn keine nordischen Germanen da sind, nicht nur in Spanien. Alle irdische Aristokratie ist eine Angelegenheit der Rasse, des Volkstums. Ich weiß nicht, von welchem anderen Adel man sprechen soll, wenn es nicht der Adel des Blutes und der Rasse ist. Wenn Spanier sich manchmal auf Adelstitel und auf den Adelsstand berufen, die Volkszugehörigkeit beiseite lassend, so sind sie mir höchst verdächtig. Es gibt keinen anderen Adelsstand in Spanien als den, der seinen Ursprung in den Goten und in der Reinheit eines rassischen, arischen Vorfahren hat. Aus dem Grunde gibt es ihn kaum noch. Es waren die Goten, die Spanien in der Schlacht von Navas de Tolosa verloren, aber sie waren es auch, die es wieder eroberten. Der Cid war mit Leib und Seele ein Westgote, wie alle militärischen Führer, die Jahrhunderte hindurch von den Bergen Asturiens aus die Mauren bekämpften. Und der Kampf gegen die Juden ist von allem Anfang an von ihnen geführt worden, mit mehr oder weniger Glück. Der kastilische König Don Alfonso X., der Weise, setzte schon in seinem berühmten Gesetzesbuch das der 7 Abhandlungen fest. Es ist so, wie wir gehört haben, dass die Juden an einigen Orten den Karfreitag zum Gedenktag an die Passion unseres Herrn Jesus Christus gemacht haben und noch begehen in der Weise, dass sie Kinder fangen und an das Kreuz schlagen, auch Abbildungen aus Wachs anfertigen, die sie kreuzigen, wenn keine Kinder da sind. Wir zeigen an, wenn dies von nun an weiter geschieht an irgendeinem Ort unseres Herrschaftsbereiches, wird eine so durchgeführte Tat, so man feststellen kann, wer jene sind, die dabei angetroffen und beteiligt sind, verurteilt, indem die Beteiligten festgenommen und vor den König gebracht werden. Und nachdem der König die Wahrheit erfahren hat, muss er sie mit Recht töten lassen, wie viele es auch sein mögen. 7. Abhandlung, Titel 24, 2. Gesetz. Wie man daraus ersieht, hat König Alphons X., der Weise, sich schon zu seiner Zeit auf die kriminellen jüdischen Rituale bezogen. Manuel Serrano y Sanz behauptet in seinem Estudios Historicos y Origines de la Dominación Española en América, Geschichtliche Studien und Ursprünge der spanischen Herrschaft in Amerika, veröffentlicht in Madrid 1918, dass in tausenden von ihm durchgesehenen Dokumenten im notariellen Archiv von Zaragoza habe er nur einen einzigen jüdischen Landwirt gefunden. Sie waren alle Schneider, Kirschner, Schuster, Geldverleiher, Flickarbeiter, Altkleiderhändler, Silberschmiede und Lumpensammler. Die aragonischen wohlhabenden Juden waren zum größten Teil Geldverleiher, Bankiers, Vermieter oder Steuereinnehmer. Der Erzpriester von Hita sagte, der Jude gibt im Jahre 3 mal 4, aber bei der Geldeinnahme verdoppelt er sein schlechtes Geld an einem Tag.